Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Thema heute Nacht heißt Mein schlimmster Feind. Wer ist euer schlimmster Feind? Das kann ja jemand aus dem Privatbereich sein, also ein Freund, ein Partner, ein Ex-Freund, ein Ex-Partner oder Verwandte. Es kann ja auch eine Person aus dem weiteren Bereich sein, vielleicht ein Arbeitskollege, ein ehemaliger Arbeitskollege, ein Nachbar, ein Chef. Wer auch immer. Und was hat dieser Mensch euch angetan, dass ihr sagt, das ist mein schlimmster Feind? Wenn ich könnte, würde ich vielleicht, wer weiß was, machen. So verabscheue ich diesen Menschen, so hasse ich diesen Menschen oder so verachte ich diesen Menschen auch. Also wenn ihr mir von eurem schlimmsten Feind erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Rebecca. Und die Rebecca ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Rebecca, dein schlimmster Feind oder Feindin? Mein Ex-Freund. Dein Ex-Freund? Mhm. Ja. Warum? Er will mir meine Tochter wegnehmen. Wie alt ist deine Tochter? 6 Monate. Erst 6 Monate? Mhm. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 2 Jahre. Ja. Und seit wann seid ihr jetzt getrennt? Seit etwa einem halben Jahr, weil ich das einfach nicht mehr ertragen habe, weil er mich als sein Eigentum betrachtet. Oder mich und die Kinder und... Es gibt mehrere Kinder? Ja, aber das andere ist nicht so eins. Aber ja... Mhm. Ist es irgendwann so schlimm eskaliert, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Schluss? Ist irgendwas ganz Schlimmes vorgefallen? Ja, als er mit dem Messer auf mich losgegangen ist. Mhm. Und dann... Das war vor einem halben Jahr? Nee, das war gestern und... Also eigentlich war viel früher schon Schluss, weil ich das einfach alles nicht mehr ertragen habe und... Das große Kind hat nur noch geweint, wenn der... auch nur zu Besuch kam, die Kleine, wenn die den sah, die fing an zu weinen und der war auch so negativ und ich kann das nicht erklären. Aber du sagst, du bist jetzt 6 Monate von ihm getrennt, offiziell. Ja. Er wohnt auch nicht mehr bei dir seit 6 Monaten. Ihr wohnt nicht zusammen. Mhm. Hat er dich, ihr habt aber damals zusammen gewohnt. Ja, mehr oder weniger. Eigentlich eher weniger als mehr. Hat er dich in dieser Zeit geschlagen? Ja, und betrogen. Und vielleicht war es auch einfach selbst schuld, weil ich immer wieder gesagt habe, okay, ich vertraue dir. Mhm. Und ich liebe dich. Und wie oft hat er dich denn geschlagen? Ich weiß nicht, kann es nicht zählen. Also so oft? Mhm. So oft in den 2 Jahren? Mhm. Wie hat er dich geschlagen? Ja, einmal weiß ich noch mit der Faust, sodass ich wirklich durch das ganze Zimmer geflogen bin. Hm. Warst du auch mal irgendwann im Krankenhaus nach einer solchen Attacke? Nee. Hat er dich geschlagen, als du als du schwanger warst? Ja. Hm. Da fing das eigentlich erst ganz schlimm an, dass ich dieses Eigentum denken, dieses, ich habe das zu tun, was er mir sagt. Hm. Ist er denn so ein wirklich ein Macho im übelsten Sinne folglich dann? Ja, aber erst seit der Schwangerschaft. Mhm. Also es gab vorher Zeiten, die ihr miteinander verbracht habt, die sogar schön waren für dich? Ja, und deshalb macht mich das eigentlich alles so traurig, fertig, wütend, so alles zusammen. Aber warum gerade seit der Schwangerschaft? Eigentlich müsste man noch denken, das verbindet ihn noch viel mehr und es ist sein Kind, was da entsteht. Ich weiß nicht. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass er versucht, dein 6 Monate altes Kind... dir oder euer Kind dir wegzunehmen. Ja. Wie versucht er das? Einmal hat er mir bei einem Spaziergang den Kinderwagen weggerissen und da kamen Gott sei Dank Leute vorbei und dann eben mit dem Messer das gestern oder er terrorisiert mich dauernd mit Anrufen und... Da musst du doch regelrecht Angst haben, überhaupt nach solchen Vorfällen vor die Tür zu gehen, zum Einkaufen zu gehen. Das habe ich auch. Wie war das gestern? War das bei dir in der Wohnung? Ja. Warum hast du ihn überhaupt reingelassen? Ich habe ihn nicht reingelassen, das passiert an der Wohnungstür. Ich kann nicht vor die Tür sehen und habe die Tür immer jetzt nur einen Spalt weit auf, aber er war schneller. Und dann ist denn eingedrungen in die Wohnung? Ja, aber nur halbwegs. Ja. Also so, dass die Tür zwar noch offen stand, aber... Und er stand direkt mit einem Messer vor der Tür? Mhm. Und wie hat sich das dann wieder aufgelöst, die Situation? Die Polizei ist gekommen, die haben sich das ganze Tonband angehört. Die haben mir zugehört und haben dann diese Anzeige dann aufgenommen. Und aber wer hat denn die Polizei benachrichtigt? Ja, ich. Ja, aber da war er denn dann noch... Nee. Ich meine eigentlich gerade, wie hat sich die Situation aufgelöst insofern? Wie bist du ihm wieder losgeworden? Meine beste Freundin war hier, die hat mir geholfen, die Tür dazu zu kriegen. Dann hast du die Polizei angerufen, die kamen vorbei und du hast jetzt Anzeige erstattet gegen ihn? Ja. Ja, aber ist das richtig so? Das weiß ich nicht. Er hat heute wieder angerufen, ich gehe nicht mehr ans Telefon und hat gesagt, hat sich totgelacht darüber. Hat gesagt, meinst du eigentlich, das würde mir Angst machen und ja, und jetzt werde ich das tun, was die Polizei mir sagte, ich gehe in eine sehr weit entfernte Stadt ins Frauenhaus. Aber das hier ist meine Wohnung, das ist mein Reich und sie haben mir auch geraten, da eine Wohnung zu suchen und ich will doch nicht alles verlieren. Natürlich ist das eine sehr schwere Entscheidung, ein schwerer Schritt. Du verlässt ja dein ganzes Umfeld, deine Freunde, die Nachbarn, deine Wohnung. Das hat die Polizei dir jetzt so schnell geraten, dass du das tun sollst? Ja, weil er schon öfter auffällig geworden war. Das heißt, die haben auch Angst um dein Leben? Ja. Und die können im Moment nichts unternehmen, weil sie nichts Konkretes in der Hand haben? Ja, da muss erst was passieren. Ich finde das so furchtbar, warum muss erst was passieren, bevor die was tun? Warum nur? Das ist eine ganz, ganz... ganz schlimme Geschichte, Rebecca. Was meinst du, wie oft ich hier mit Leuten gesprochen habe, die in deiner Situation waren und die mir auch sagten, es muss erst etwas Grauenhaftes passieren, bis der Staat einschreiten kann. Aber es ist leider so. Du hast gerade etwas gesagt von Tonbändern. Hat er auf deinen Anrufbeantworter gesprochen? Oder? Ja, in ganz übler Art und Weise. Aber da haben sie dann ja ein bisschen was in der Hand gegeben. Ja, das haben die sich ja auch angehört und ich weiß aber nicht, was dabei jetzt wirklich rauskommt. Und es ist nur so, ich habe so eine Angst, es kommt aus der Türkei und was ist, wenn er das wirklich schafft, sie rauszukriegen? Und wie alt ist dein anderes Kind? 10. 10 Jahre? Mhm. Das heißt, das Kind muss dann auch sein Umfeld verlassen jetzt? Ja, um die mache ich mir auch ganz große Sorgen. Was meinst du? Die mache ich mir jetzt natürlich noch super Sorgen, ne? Ich weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Hast du denn ein paar Leute oder wenigstens einen Menschen in deinem Umfeld, sei es eine Freundin oder eine Verwandte oder Eltern, die dir beistehen und etwas helfen jetzt? Ja, eigentlich schon, aber eigentlich nur eigentlich. Es ist für mich sehr erschütternd, das zu hören. Und ich stehe auch jetzt oder sitze hier ganz hilflos und weiß gar nicht, wie ich dir auch nur ansatzweise ein bisschen helfen könnte. Ich glaube, dass ich dir überhaupt nicht helfen kann, Rebecca. Wenn die Polizei das jetzt schon so bewertet hat, dass eine so große Gefahr besteht. Tu mir nicht jetzt Angst, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hattest du mit der Polizei zu tun, auch mit einem Psychologen der Polizei? Oder haben die Beamten dir das so erklärt? Ja, dieser Beamte hat mir gestern kurz und bündig gesagt, dass ich jetzt von der Anzeige, also Endesanzeige schreiben könnte, dass das aber nichts bringt. Und dass er im Endeffekt nichts für mich tun kann, dass ich eben ganz auf mich alleine gestellt bin, bis eben irgendwas Schlimmes passiert. Aber das kann es doch nicht sein. Nee, das kann es auch nicht sein. Und deshalb möchte ich Folgendes jetzt vorschlagen. Ich verbinde dich gleich, das heißt, du legst gleich auf nach unserem Gespräch und dann wirst du von meinem Psychologen angerufen. Der Psychologe wird dich versorgen mit einer Telefonnummer vom Weißen Ring. Der Weiße Ring ist eine Organisation, die sich unter anderem auch mit Leuten beschäftigt, die in deiner Situation sind und diesen Leuten hilft. Dann wird der Psychologe, mein Psychologe, der Peter, wird sich mit dir auch noch eingehender unterhalten, was jetzt genau gemacht werden kann. Das machen wir jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit, finde ich. Ich verspreche dir, Rebecca, das, was wir hier dir helfen können, das ist wenig, aber das, was wir helfen können, werden wir tun. Danke. Also es ist nicht viel, aber das, was in unseren Kräften steht, werden wir machen und werden dich unterstützen. Okay? Danke. Dafür legst du jetzt auf und der Peter ruft dich sofort an. Okay, danke. Okay. Alles gut, alles Gute, Rebecca. Danke. Unser Thema heute Nacht heißt Mein schlimmster Feind. Das haben wir gerade schon wirklich eine sehr schlimme Geschichte gehört. Wenn ihr mir von eurem schlimmsten Feind, vielleicht, das muss ja nicht so dramatisch sein, dass es gleich um Leben und Tod geht. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, meine Telefonnummer hier in Köln im Studio, kostenfrei 0800 5678 111 und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, die nächste Anruferin, das ist die Bianca. Und Bianca ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Bianca. Erzähle von deinem schlimmsten Feind. Ja, mein schlimmster Feind ist unsere Bürokratie. Unsere Bürokratie, also ganz allgemein. Ja, auf eine ganz bestimmte Situation hinbezogen. Erzähl mal die Situation, um was geht's? Ich bin im September letztes Jahr vergewaltigt worden. Ja. Und das Ganze ist auch vor Gericht gegangen, das war im Januar. Mhm. Und der Typ ist gerade mal zu 2 Jahren und 3 Monaten in offenen Vollzug bestraft worden. Mhm. Mhm. Und das ist für mich ein Unding, dass jemand wegen so einer Sache so wenig bekommt. Und der darf noch weiter arbeiten gehen. Er muss halt von der Justizvollzugsanstalt zur Arbeit und dann wieder dahin zurück. Also er darf nur arbeiten gehen, er behält seinen Autoführerschein. Mhm. Und also hat ein relativ freies und eigentlich gutes Leben. Ja. Trotz des schweren Verbrechens, das er begangen hat. Das war letztes Jahr im September, sagst du? Ja. Mhm. Magst du vielleicht kurz erzählen, was genau passiert ist und wie es passiert ist? Ja, das war so. Ich bin von meinem Freund aus nach Hause getrennt. Mhm. Und er hat angehalten und hat dann gefragt, ob er mich Richtung nach Hause mitnehmen kann. Und meinte dann, ja, könnte er tun. Bin dann eingestiegen, habe mir vorher das Nummernschild gemerkt, bin eingestiegen, habe mich zwischendurch vielleicht 5 Minuten mit ihm unterhalten, mehr eigentlich gar nicht, ist also nicht viel gesprochen worden. Und er hat sich da teilweise in Sachen verstrickt, weil ich schon gedacht habe, irgendwie ist es das nicht. Aber ich habe auch irgendwie nicht den Mut aufgebracht, zu sagen, gut, okay, halt an, ich will hier raus. Also du meinst, er Sachen verstrickt in dem, was er gesagt hat, wenn er auch nicht viel gesagt hat? Ja, das war zum Beispiel, ja, er müsste auch dahin, wo ich wohne, weil er hätte einen Brief, den er abgeben wollte. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, wo das ist, weil ich mich an meinem Wohnort ganz gut auskenne, ist auch recht klein. Mhm. Und dann sagt er, ja, hätte er im Kofferraum. Und die Adresse hätte er jetzt wohl nicht im Kopf. Und das ist zum Beispiel eine Sache, da werde ich schon ganz misstrauisch. Mhm. Wie alt war der Mann? Der war, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 36. Ja. Und bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, und ist dann bis kurz vor meinem Wohnort und ist dann in eine Seitenstraße abgebogen, hat irgendwo angehalten, hat mir die Knarre an den Kopf gehalten. Die Pistole an den Kopf gehalten? Ja, wie ich später herausgefunden habe durch die Polizei, war es eine Gaspistole, aber kann man im Dunkeln nicht so gut sehen. Das kann man im Hellen kaum auseinanderhalten, wenn man nicht Fachmann ist. Ja, und hat mir die dann auch direkt unter das Ohr an den Kopf gehalten. Mhm. Also kalten Stahl unterm Ohr ist nicht gerade angenehm, habe ich festgestellt. Mhm. Bin aber Gott sei Dank ruhig geblieben und er wollte dann halt Geschlechtsverkehr haben. Du saßt neben ihm vorne auf dem Beifahrersitz. Ja. Mhm. Und wollte dann halt Geschlechtsverkehr haben und ich habe dann angefangen zu reden wie ein Wasserfall, um ihn irgendwie davon mit Worten abzubringen. Mhm. Weil tun konnte ich ja nicht viel, sonst hätte er abgedrückt und dann wäre vorbei gewesen. Mhm. Und ja, habe ihn dann so weit gekriegt, dass er sich mit einer Oralbefriedigung zufrieden gegeben hat. Aber vor Gericht zählt das halt auch unter Vergewaltigung. Mhm. Mhm. Aber du hast aber auch Nerven gehabt, da noch zu reden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, du warst ja in Todesangst auch in dem Moment, weil du nicht wusstest, ob es eine richtige Waffe ist. Er hätte ja wirklich abdrücken können und du wärst tot gewesen. Ja. Solche Gedanken gingen dir sicher durch den Kopf. Ja, mir ging da einiges durch den Kopf. Das ging alles so blitzschnell. Nachdem er abgebogen ist und mir die Knarre an den Kopf gehalten hat, waren es vielleicht 5 Minuten bis zu dem Moment, wo es soweit war. Mhm. Und ich habe in den 5 Minuten so viel geredet wie noch nie in meinem Leben. Dann kam es zu der Oralbefriedigung, zu der er dich gezwungen hat. ja. Und wie ging es dann weiter danach? Ja, er hatte mich zwischenzeitlich, hatte er noch sozusagen befohlen, dass ich mich obenrum entkleide. Mhm. Und hatte dann halt meine Klamotten vorne im Fußraum von mir liegen. Und habe ihn dann oral befriedigt. Er hat mir währenddessen auch die ganze Zeit die Knarre am Kopf gehalten. Und ich habe dann, nachdem er dann fertig war, durfte ich dann doch tatsächlich die Beifahrertür aufmachen und ausspucken. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich mich dann wieder anziehen dürfte und gehen dürfte. Da meinte er so, nee, noch nicht, aber anziehen kannst du dich schon mal. Ist dann noch ein Stückchen weitergefahren, hat gedreht und ist dann auf der anderen Straßenseite mal an den Straßenrand rangefahren, hat die Tür aufgemacht und hat mich regelrecht rausgeschubst. Mhm. Und ich bin dann nur noch heulend zum nächsten Telefonzelle und habe erstmal meinen Freund angerufen, weil ich war so aufgelöst. Ja, und während er weggefahren ist, hat er dann das Licht ausgemacht. Aber wie gesagt, ich habe mir vorher schon ein Nummernschild gemerkt. Das ist ja wirklich auch ein Zeichen von Geistesgegenwärtigkeit, dass du am Anfang schon dir das Nummernschild gemerkt hast. Ich bin schon auch so viel getrennt, ich habe mir nie Nummernschilde gemerkt. Also. Nee, mein Freund, der hat mir das gut genug mit Worten eingebläut. Er hat also immer wieder gesagt, merk dir wenigstens die Nummernschilder, wenn ihr die Leute nicht kennt. Das war einer der ersten Abende, wo ich mir das überhaupt gemerkt habe. Und es hat mir in dem Moment sozusagen, Glück im Unglück. Mhm. Hat er denn dann, als er dann gefasst worden war, hat er die Tat gestanden? Ja, ich bin am nächsten Tag zur Polizei gegangen, habe das angezeigt, habe auch das Nummernschild angegeben, auch den Wagentyp und die Farbe. Und die Polizei hat ihn dann am nächsten Tag bei ihm zu Hause aufgegriffen und hat ihn vernommen. Er war auch sofort geständig. Er war geständig. Mhm. Ja, die Waffe haben sie auch gefunden und eine Sturmmaske und noch ein paar Handschellen, wo auch Schamhaare dran waren und also Schärfe. Bianca, mir ist gerade was durch den Kopf gegangen, als du erzählt hast, wie das im Auto vor sich ging und was du tun musstest. Du musstest ihn oral befriedigen. Ja. Gab es eine Sekunde der Überlegung bei dir, zuzubeißen? Nee, in dem Moment nicht, weil ich die ganze Zeit den Stahl am Kopf gespürt habe und es hat mich eigentlich in dem Moment, in den Minuten, wo das gewesen ist, doch ziemlich gedanklich gelähmt. Also nachdem das dann so weit war, dass ich mich nicht mehr rausreden konnte, war dann halt der Moment erreicht, wo ich dann gar nicht mehr nachdenken konnte. Da war bei mir absoluter Blackout. Ich kann mich zwar an alles erinnern, aber ich war unfähig, noch irgendwie zu handeln. Mhm. Du hast gerade so auch in so einem Nebensatz gesagt, ich durfte dann ausspucken. Ist es so weit gegangen, dass er sogar ejakulierte in deinem Mund? Ja. Mhm. So, jetzt hat er eine so milde Strafe bekommen. Du sagst das nochmal, zweieinhalb Jahre offener Strafvollzug. Zwei Jahre und drei Monate. Zwei Jahre, drei Monate offener Strafvollzug. War er schon mal in dieser Richtung auffällig gewesen? Nee, er war bis jetzt noch gar nicht auffällig gewesen. Er hat auch eine Frau, lebt zwar in Trennung mit zwei Kindern. Und die Frau und die Kinder dürfen ja nicht zum Sozialfall werden, so hat der Richter das begründet. Und deswegen hätte er offenen Vollzug. Diese Sendung heißt Mein schlimmster Feind und du hast gesagt, mein schlimmster Feind ist die Bürokratie, sagen wir es noch präziser, unsere Justiz. Ja. Was wäre für dich die angemessenste Strafe gewesen? Ja, also ich habe da so einen Gedankengang, der aber leider Gottes in unserem Staat nicht durchführbar ist. Also für mich wäre das, ich würde ihm so gerne mit Nachdruck unserer Justiz den Schwanz abschneiden, auf gut Hochdeutsch gesagt, um überhaupt irgendwo, ja, so eine, ja, nicht direkt Befriedigung, aber doch irgendwo so eine Beruhigung zu haben. Das ist natürlich erst persönlich, wenn man deine persönlichen Gefühle berücksichtigt, verständlich, dass du das sagst. Sowas kann man natürlich als allgemeine Forderung nicht aufstellen und es ist ja auch in Ordnung so. Aber man kann als allgemeine Forderung aufstellen und ich werde auch nicht müde, dieses auch immer wieder zu tun, wenn ich eine Gelegenheit dazu habe, dass solche Straftäter wirklich, wirklich hart bestraft werden. Ja, und dass es da keine Rücksichtnahme gibt und irgendwelche Entschuldigungen. Ja, für mich wäre auf jeden Fall schon mal geschlossener Vollzug doch... Eine harte Bestrafung im Rahmen der Gesetze, die wir haben. Und die Gesetze lassen das eben auch zu. Und ich verstehe ja auch nie und nimmer die Richter, die auch bei Kindesmissbrauch oftmals dann doch Strafen verhängen, wo man denkt, naja und, das war's jetzt. Und dann kommen sie raus und dann passiert's wieder und so weiter. Ja, für mich nur eine gerechte Bestrafung wären für mich so mindestens 6 Jahre in einer geschlossenen Vollzugsanstalt gewesen. Also ich glaube, das ist für alle, die sich da hineinversetzen können in ein Opfer, wie du es bist, vollkommen nachvollziehbar, dass du dann so eine Meinung vertrittst. Mein schlimmster Feind ist in dem Fall die deutsche Justiz. Ne? Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Bist du so psychologisch noch nachbetreut worden, Bianca, oder hast du? Nein, ich kämpfe im Moment um einen Therapieplatz. Mhm. Ich bin seit März damit dran, die ganzen Unterlagen dafür zu besorgen. Mhm. Der Antrag auf Rehabilitationsmaßnahmen ist auch raus. Nach dem OEG ist mir das auch zugestimmt worden vom Versorgungsamt Duisburg. Aber auch das ist ein komplizierter und langer Weg, ne? Ja, da muss man dann auch mal wieder lange. Auch wenn man Opfer eines Verbrechens war, dann auch da wieder darauf achten, ne? Ja, für die Opfer ist das noch schwerer als für den Täter, mhm. weil der kriegt dann in der Anstalt, kriegt der sofort psychologische mhm. Betreuung und unser Eins muss dann zusehen, dass mhm. er überhaupt einen Platz kriegt. So, jetzt wünsche ich dir, dass das ganz schnell funktioniert mit dem Platz, das mhm. heißt mit der Therapie und dass du einigermaßen es schaffst, das zu verarbeiten und für dich einzuordnen. Mhm. Alles Gute. Danke. Tschüss, Bianca. Tschüss. Mein schlimmster Feind. Das ist unser Thema heute Nacht. Und meine Telefonnummer lautet 0800 5678 111. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Melanie. Und Melanie ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Melanie. Hallo? Ja, ich höre dich gut. Ich hoffe, ja, du mich auch. War gerade irgendwie so ein Knacken in der ja, Leitung. Das haben wir jetzt geregelt. Ja. Was möchtest du mir erzählen zu dem Thema? Ja, das hattest du schon am Anfang erwähnt. Also mein schlimmster Feind ist leider mein Nachbar. Der Nachbar? Ja. Also so eine Maschendrahtzaun-Geschichte, oder? Nee, ein bisschen härter. Erzähl. Also ich bin vor circa 2 Jahren hier eingezogen, habe nach kurzer Zeit festgestellt, dass die Familie sehr, sehr laut ist. Wohnst du in einem Zweifamilienhaus? In einem Mehrfamilienhaus und... Die Familie wohnt über dir? Unter mir. Unter dir. Mhm. Unter mir. Mhm. Und... ja, also es war also schon vorher allgemein bekannt und auch die Vormieterin ist wegen der ausgezogen, mhm. weil sie also quasi Flucht ergriffen, mhm. Hat mir ihre Küche da gelassen, also ich konnte alles übernehmen, es kam mir, ich habe mich natürlich gefreut, mhm. Sind, hab auch keine Gedanken dabei gehegt vorher. Ist das ein Ehepaar, die unter dir wohnen? Ja, das ist, sag ich mal, eine alleinstehende Mutter mit 3 Kindern mhm. in einer sehr großen Verwandtschaft. Mhm. Und die sind alle, sage ich mal, blumig ausgedrückt, asozial, mhm. also ziemlich, ja, gut. brutal und also die Belästigung? Auch in dem Verhalten und der Ausdrucksweise, die sie hegen. Ja. Was macht denn so die Hauptbelästigung aus? Das ist die Lärmbelästigung, sagst du? Also das war anfangs die Lärmbelästigung. Mhm. Daraufhin habe ich halt eine Mietminderung über den Mieterschutz durchgesetzt. Was ist das für ein Lärm? Ist das Musik? Ist das Türen schlagen, laut alles, reden? Alles, also wirklich... Ist es ein relativ hellhöriges Haus auch? Leider ja, ein bisschen, ja. aber mhm. es ist trotzdem über alle Maßen hinaus. Also ich kann keinen Besuch kriegen, weil man sich in meiner eigenen Wohnung normalerweise mhm. nicht unterhalten kann. Und ich meine, das ist der eine Punkt, das ist die Lärmbelästigung. Was gibt es ja. noch? Hast du persönlich Streit auch mit den Leuten? Ja, also aufgrund dieser Mietminderung hat mein Vermieter versucht, die Familie rauszuklagen. Mhm. Hat leider verloren. Mhm. Weil die anderen Nachbarn, sag ich mal auch wieder blumig ausgedrückt, den Schwanz eingezogen haben mhm. aus Angst, nicht mhm. gesagt haben, sich nicht getraut haben. Mhm. Aufgrund meiner Zeugenaussage hat mir jemand aus der Familie meines Nachbarn halt mir die Tür eingetreten und mich tätlich angegriffen. Mhm. Ich habe wiederum aus Angst keine Anzeige gemacht. Mhm. Ich habe halt der Polizei nur bekannt gegeben, dass es sich um einen Einbruch gehandelt hätte mhm. und ich mhm. den Einbrecher halt nicht gesehen hätte oder erkannt hätte. Das heißt, du gehst auch mit mulmigem Gefühl durchs Treppenhaus ja. unten ja, an der Tür jetzt, vorbei. Ich habe mich jetzt bewaffnen müssen. Wie hast du dich bewaffnet? Ja, ich habe mir Pfefferspray besorgt. Mhm. Ich habe mir so eine Alarmanlage besorgt. Mhm. Also ich weiß nicht, die nennt sich irgendwie Body Watch oder Bodyguard, mhm. wie man halt... Mhm. Wenn man da den Stecker rauszieht, dass es mhm. dann losgeht und mhm. so, dass man halt Aufmerksamkeit erregt. Lebst du alleine in der Wohnung? Ich bin alleine in der mhm. Wohnung. Das ist ja leider das Problem. Ich meine, das wissen die auch. Melanie, wenn ich sowas immer höre, ne, mit solchen, ich sag wirklich mal Hardcore-Nachbarsgeschichten, ja. Und man alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft hat, die hast du offensichtlich ausgeschöpft, ja. dich da zu wehren. Wieso gehst du selbst nicht und suchst dir da selbst nicht eine andere Wohnung? Warum ziehst du dich aus? Ja, warum tust du es dir an? Also wir hatten heute Krisensitzung mit meinem Vermieter. Mhm. Ich sag mal so, ist es im Moment bei mir leider ein gesundheitliches Problem, dass ich, meinen Umzug alleine nicht über die Bühne bringen würde. Und das Geld für eine Firma fehlt dir? Genau, das ist der Punkt. Und da müsste ich dann wieder hier in einer neuen Wohnung, auch wieder Kaution bezahlen und renovieren. Also du stehst finanziell auch nicht so dolle da, und das ist halt das große Problem. Ist denn der Vermieter, das klingt so, als wäre der Vermieter noch auf deiner Seite? Einerseits ja, einerseits nein. Er sagt, wir haben versucht, die Familie rauszubekommen, leider haben wir es nicht geschafft. Es ist, kann nicht an uns obliegen, Familien aus den Wohnungen rauszubekommen. Wir können nur dafür sorgen, dass der Hausfrieden wieder in Ordnung gebracht wird. Das heißt, dass wir die Familie resozialisieren müssten, habe ich gesagt. Jo. Aber das ist ein gutes Stichwort, der Hausfrieden. Ich weiß, dass es Fälle gibt, wo es vollkommen sinnlos ist, nochmal zu reden. Ja, eben. Dennoch frage ich es bei dir. Könnte man doch vielleicht nochmal einen Anlauf machen und sich an einen Tisch setzen und sagen, die sind hier absolut bekannt in dem Viertel, sind auch polizeilich bekannt. Der Hauswart kommt nicht mehr ins Haus, weil er Angst hat. Die Polizei, die brauchen immer sehr lange, wenn man die anruft, wenn was vorgefallen ist, man braucht nur den Namen dieser Familie zu erwähnen. Ich verstehe schon, so hartnäckige Fälle gibt es wirklich. Ja. Und manch ein Mitbewohner steht dann vor einem großen Rätsel, was mache ich? Die Frage ist ja, stellt sich dir jetzt auch, wie sieht es denn jetzt mit der Zukunft aus? Du hast jetzt Pfefferspray gekauft und nun gut, aber wie soll es weitergehen? Ja, also ich habe jetzt mit dem Vermieter abgesprochen, dass sie mir schnellstmöglich eine neue Wohnung suchen, und ich muss gucken, dass ich irgendwie, sag ich jetzt mal so, an Kohle komme, dass ich das bezahlen kann. Also der Vermieter ist bereit, für dich eine Wohnung zu suchen? Ja, also das ist so eine Art Wohnbaugesellschaft, also im weitesten Sinne. Die könnten dir woanders eines aus ihrem eigenen Bestand besorgen. Und die haben gesagt, sie sind natürlich dann auch darauf bedacht, dass ich dann auch in eine ruhige Gegend komme, dass mir das nicht nochmal passiert. Aber denen ist ja auch nicht geholfen. Der nächste Mieter, der hier in die Wohnung kommt, der wird dann auch nach einem Jahr wieder raus. Ne? Hatte die Vormieterin dich eigentlich nicht eingehend gewarnt? Nee, das ist es ja. Die hat es mir hinterher dann gesagt, wo es dann halt zu der Verhandlung gekommen ist, hat sie gesagt, ja, und ich habe das ja auch versucht, ich habe mich auch beschwert und alles. Und wir sind ja auch vor ihr geflüchtet. Das weißt du, wie viele Leuten du gerade jetzt aus der Seele gesprochen hast, die in ähnlicher Lage sind? Ich habe auch sehr mit mir gehadert, ob ich überhaupt mich melden soll, weil ich weiß ja nicht, wer jetzt diese Sendung sieht oder hört, ob das vielleicht jemand, mich erkennt, ob das irgendwelche Konsequenzen für mich hat noch. Wobei es sich mittlerweile schon so verfahren anhört, dass es gar nicht mehr kaum schlimmer kommen kann. Ja, ich habe jetzt auch Angst, sage ich ganz ehrlich, vor diesem Wochenende, weil die Nachbarin natürlich mitbekommen hat, dass der Vermieter heute im Hause war. Und ich nehme an, dass sie das wieder zum Anlass nehmen kann, irgendwie tätig zu werden. Also wollen wir wirklich für dich das Allerbeste hoffen. Und vor allen Dingen wollen wir hoffen, dass du so schnell wie möglich über diese Genossenschaft oder was das ist, Wohnungsbaugesellschaft, eine andere Wohnung bekommst. Ja, das hoffe ich auch. Nur das scheint mir wirklich die Lösung zu sein. Naja, wie gesagt, also es ist im Moment leider auch noch dieser gesundheitliche Aspekt, dass ich wirklich, ich kann weder Kisten packen noch schleppen noch sonst irgendwas. Und ich habe halt nicht das Geld, mir dann eine Firma zu besorgen. Und ich habe auch nicht, genug starke Freunde, die mir da unter die Arme greifen können. Also wir drücken die Daumen und wünschen von Herzen alles Gute, Melanie. Okay, danke. Und mach's gut, auf Wiedersehen. Okay, tschüss. 1.29 Uhr haben wir jetzt, und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. We'll be right back. 14.30 Uhr, auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Mein schlimmster Feind. Wenn ihr mir von eurem schlimmsten Feind, einem Menschen oder vielleicht mehreren Menschen sogar erzählen wollt, der euch das Leben schwer macht, die euch das Leben schwer machen, die euch so richtig zusetzen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und der nächste Anrufer, das ist der David, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was hast du zu mir zu erzählen in Sachen schlimmster Feind? Mein schlimmster Feind ist mein Stiefvater. Warum? Und zwar, also der hetzt mir Freunde auf den Hals von sich. Von sich, mhm. Und lebt ihr, erstmal die Grundfakten klären, lebt ihr in einem Haushalt? Nein, ich lebe nicht in einem Haushalt mit ihm zusammen. Mhm. Lebst du allein oder bei deiner Mutter? Nein, ich lebe alleine. Du lebst alleine. Und er hetzt Freunde von sich dir auf den Hals? Ja. Erzähl mal, wie das läuft. Ja, ich weiß nicht, wieso das macht. Also, auch wenn ich zur Arbeit fahre, dann muss ich am Bahnhof vorbei und da ist er immer, da hält er sich auf mit seinem Freund und dann kommt er immer zu mir und dann schlägt er mich ins Gesicht. Warum hält er sich am Bahnhof auf? Was macht denn der? Was macht er da? Ja, ich weiß nicht, was er da macht. Der hängt da rum, oder wie? Ja. Wie alt ist der? 35 müsste sein. Hast du denn jemals mit ihm zusammen gewohnt auch? Du? Nein. Nein. Deine Mutter ist aber jetzt mit ihm noch zusammen? Ja. Was sagt deine Mutter dazu? Ja, ich weiß gar nicht, ob die das weiß, weil wenn ich dir erzähle, die glaubt mir das dann nicht. Hast du denn noch ab und zu Kontakt zu deiner Stiefmutter? Zu deiner Mutter? Zu meiner Mutter habe ich noch Kontakt, ja, ab und zu. Also erzähl doch noch vielleicht noch ein bisschen mehr, damit wir uns ein Bild machen können. Also er hetzt irgendwelche Leute von sich auf dich. Was passiert dann? Schlagen die dich zusammen oder wie? Nein, die schlagen mich nicht zusammen, aber die pöbeln mich an und schubsen mich rum und so. Und jetzt bin ich letzte Tage am Bahnhof, weil ich muss da immer vorbei, wenn ich zur Arbeit fahre. Und dann kam er an und wollte mir Haschisch verkaufen. Und da habe ich nicht angenommen und dann hat er mich ins Gesicht geschlagen. Und den Magen geschlagen. Also, das ist nicht schön, weiß Gott nicht. Aber man kann ja auch den Bahnhof beispielsweise umfahren. Du musst ja nicht ständig da genau lang gehen oder fahren, wo er sich auffällt. Ja, das ist schon richtig. Das habe ich ja jetzt im letzten Vorfall ja auch gemacht. Was hat er denn? Ich kann kaum noch aus dem Haus gehen, weil wenn ich aus dem Haus gehe, dann sind die ja in meine Nähe und sowas. Also es passiert nicht nur an diesem Bahnhof, sondern da gibt es immer wieder Bedrohungen, dass die auch dann vor deiner Haustür rumlungern, oder was? Ja, genau. Und wie lange geht das schon so? Ein halbes Jahr. Und warum macht dein Stiefvater das? Was meinst du? Was hat er gegen dich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Aber ist doch sonderbar, dass es dann plötzlich erst vor einem halben Jahr angefangen hat. Warum nicht schon vorher? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Will er irgendwas Bestimmtes von dir? Ja, weiß ich auch nicht. Seltsam, kann ich gar nicht so verstehen. Du denkst ja wahrscheinlich auch viel drüber nach und das ist ja für dich dann auch ein Rätsel, oder wie? Ja, ich weiß nicht, was er gegen mich hat und ich kann ja auch nicht mit dem reden, weil wenn ich mit dem reden will oder so, dann schlägt er sofort und weiß ich nicht. Und wenn ich sage, meine Mutter das und ich will dann zusammen mit meiner Mutter mit dem reden, dann haut er immer ab. Also du hast schon mal so eine Andeutung bei deiner Mutter gemacht? Ja, natürlich, aber ich hab dir auch schon erzählt so Teile und ich hab dir auch schon erzählt so, dass er mir Drogen verkaufen wollte und so. Mhm. Aber die glaubt mir das nicht. Die glaubt ihn mehr als mir. Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich zu deiner Mutter? Würdest du das als gut bezeichnen? Ja, geht so, ne? Bist du das einzige Kind deiner Mutter oder hast du noch eine Schwester? Ich habe noch einen Bruder und noch eine Schwester. Wie schlimm ist es denn? Ist es so schlimm, dass du wirklich Angst hast, vor die Tür zu gehen? Angst davor, also ich zusammen? Seit 2 Monaten nicht mehr vor die Tür. Außer zur Arbeit halt. Also ich stehe wirklich da vor einem Rätsel insofern, weil es so überhaupt nicht plausibel ist. Er, wenn man sowas macht, verfolgt man ja immer ein bestimmtes Ziel. Der muss ja irgendwas wollen von dir. Ja. Oder es ist purer Hass, aber selbst wenn er dich hassen würde, muss es ja einen Grund haben. Ja. Irgendwas muss ja dahinter stecken und du bist vollkommen hilflos und ratlos. Weißt du, was ich finde, David, wenn du mit deiner Mutter ein einigermaßen gutes Verhältnis hast, das ist doch nochmal versuchen, ihr das aber wirklich in allen Einzelheiten zu erzählen. Du sagst jetzt zu mir, die glaubt mir das nicht. Vielleicht hast du es ihr noch gar nicht richtig und dramatisch genug erzählt, so wie du es jetzt hier angefangen hast zu erzählen. Mhm. Weil du seit zwei Monaten Angst hast, aus dem Haus zu gehen, ist ja nur wirklich die Kacke am Dampfen. Ne? Das ist ja dann nicht mehr zu spaßen. Ja, okay. Und vielleicht hat deine Mutter dann ja doch noch einen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen ihr und deinem Stiefvater? Ja, das ist ziemlich gut, ne? Weil ich glaube mir nicht. Ich glaube denen mehr als mir. So, also als nächsten Schritt auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle das nochmal versuchen. Du hast ja gar nichts zu verlieren. Nochmal ganz ausführlich deiner Mutter, der Mutter alles zu erzählen und auch deine Angst ihr zu sagen, die du hast. Und dann muss man weiter gucken, was dann geschieht. In der Hoffnung, dass sie es glaubt und dass sie auch dann vielleicht was tun kann für dich. Mein Lieber, alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, Domian? Ja? Könntest du mir vielleicht noch eine Autogrammkarte schicken? Mach ich sehr gerne. Aber rufe bitte diese Nummer am Tage an. Und da wird deine Adresse aufgeschrieben und dann kriegst du auch die Autogrammkarte. Alles klar. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss, David. Tschüss. Markus ist dran und Markus ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Markus. Mein schlimmster Feind. Ernstes Thema, trauriges Thema heute. Was hast du? Mein größter Feind. Ja, das ist eine Frau, eine ehemals gute Bekannte von mir. Sie beschuldigt mich, ich hätte anscheinend mit ihrem 13-jährigen Sohn Markus, stell bitte mal den Fernseher und das Radio im Hintergrund ganz leise. Ja, kleinen Moment. Mhm. Das müssen wir euch ja immer wieder erzählen. So jetzt. Also, ich hätte anscheinend ihren 13-jährigen Sohn dazu gezwungen, er sollte mir einen blasen. Mhm. Das ist eine gute Bekannte von dir, oder eine Bekannte? Eine ehemals gute Bekannte. Ehemals gute Bekannte. Mhm. Ich habe mit ihr, früher waren wir sehr gute Freunde. Mhm. Und etwa vor 2-2,5 Monaten habe ich dann die Freundschaft mit ihr beendet. Weil dieser Vorwurf im Raum steht? Ja, nein, da waren Geldprobleme. Also sie war mir noch Geld schuldig. Mhm. 150 Mark war sie mir schuldig. Mhm. Und sie hat von mir einige Möbel bekommen aus meiner früheren Wohnung. Mhm. Und die habe ich ihr halt gesagt, die kriegst du alle und ich möchte dafür 150 Mark haben. Mhm. Und sie hat mir dann halt nie das Geld zurückgegeben und dann kamen noch andere Sachen ins Spiel, von wegen ich würde auf den Strich gehen. Mhm. Und dann habe ich halt, das haben ja diverse Leute, Freunde und so, haben mir das dann gesagt, sie hätte das gesagt. Mhm. Okay, das ist ja alles noch, ich sage jetzt mal, Kleinkram gegenüber diesem Vorwurf, den du gerade formuliert hast. Ja, genau. Und dann habe ich halt die Freundschaft gekündigt. Und dann etwa vor einem Monat und 2 Wochen, dann hat man mich beschuldigt, dass ich ihren 13-jährigen Sohn dazu gezwungen hatte. Wer beschuldigt dich denn? Wie hast du die das Mutter. Gesagt? Hat sie dir das persönlich gesagt? Nein, ja, ihr Sohn hätte ihr das anscheinend gesagt. Ja, hat sie dir das persönlich gesagt, dass sie dich beschuldigt? Genau. Hat sie dich nochmal angerufen oder ist sie vorbeigekommen? Oder wie kam Nein, ich war mit einem Freund, war ich in einem Imbiss bei mir zu Hause, also in der Nähe. Und dann kam sie mit ihren 2 Schwestern und mit ihrem Sohn rein und hat mich halt da drin dann verprügelt und hat mir dann halt solche Sachen, hat mich halt angeschrien und hat mir das halt vorgeworfen. Ist denn irgendetwas dran, dass du mit diesem Jungen einen etwas näheren Kontakt hattest? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nichts. Mhm. Wir waren gute Freunde, sie und ihre Mutter, und ich hatte auch immer ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern und... Aber nur ein freundschaftlicherweise. Ja. Und da lief sonst überhaupt nichts. Mhm. Ich bin zwar schwul, aber deshalb vergreifst du dich ja nicht gleich an kleine Jungs, das sind ja, genau. Ja. Was soll ich mit kleinen Kindern? So, das ist jetzt so schlimm. Ich würde ja fast schon, ich sage, wenn sie davon hundertprozentig überzeugt wäre, müsste sie ja in all ihrer Wut, ihrer berechtigten Wut, wenn es denn stimmen würde, dich anzeigen. Hat sie ja, das getan? Sie hat mich auch angezeigt. Sie hat es getan. Ich wurde ja dann auch an dem gleichen Abend, wo die mich da verprügelt hat und so, wurde ich ja noch verhaftet. und war jetzt bis vor einer Woche in Untersuchungshaft. Einen Monat und 3 Tage war ich in Untersuchungshaft, die haben mich dann aber wieder rausgelassen. Ich musste halt meine Umgebung, in der ich lebe, musste ich halt verlassen und musste halt auch bei mir zu Hause ausziehen und eine neue Wohnung reinziehen und darf mich halt in dieser Umgebung nicht aufhalten. Also jetzt spätestens hört der Spaß ja auf. Du hast in Untersuchungshaft gesessen und du musst deine Wohnung verlassen. Ja, ich musste halt, dass meine Wohnung raus ist. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt juristisch? Gibt es einfach... Die Ermittlungen laufen anscheinend. Also man sagt mir halt nur, meine Anwältin sagt mir halt, die Ermittlungen laufen momentan. Es werden sämtliche Leute werden befragt. Aber ich momentan... Also wir halten nochmal fest, du sagst ganz definitiv, dieses ist erstunken und erlogen. Genau. Und der Hintergrund ist vielleicht, dass sie dir einen auswischen will, weil die Freundschaft auf diese Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, kaputt gegangen ist. Genau. Und jetzt ist die Frau dabei, dein Leben kaputt zu machen, ne? Genau, so ist es. Dafür klingst du noch sehr gelassen. Ja, wie soll ich sonst? Eigentlich musst du ja in absoluter Wut und in absolutem Hass sein. Ja, ich kann meine Wut verbergen. Ich habe auch Freunde, die mir helfen. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Epileptiker und der hat mir auch viel geholfen aus der ganzen Sache. Hat mir auch neue Wohnungen besorgt und alles. Und der tut mich schon aufbauen. Und auch mein Freundeskreis, so, die bauen mich voll auf, stehen voll hinter mir. Du hast eine Anwältin, sagst du. Ja, genau. Wie schätzt die Anwältin die Situation denn ein? Sie glaubt mir, dass auch alles nichts war und sie geht auch dagegen vor. Aber momentan läuft alles übers Gericht, also momentan kann sie nicht sehr viel machen. Ist klar, aber was für eine Prognose gibt sie denn? Habt ihr gute Chancen oder ist es schon sehr heikel? Sie sagt, wenn ich verurteilt werde, ich werde halt nach dem Jugendstrafgesetzbuch werde ich verurteilt. Und das geht dann, sind wenig Jahre, aber sie hat gesagt halt, sie kann momentan nichts versprechen, man weiß es nicht, die Ermittlungen laufen noch. Also es könnte sein, wenn dieser 13-jährige Junge, immerhin 13 Jahre, schon alter Junge, sagt, hier der Markus hat das gemacht, dann stehst du schlecht da. Dann stehe ich schlecht da, genau. Aber ist denen auch Zweifel aufgetreten auf seiner, man hat ihn 3 oder 4 Mal hat man ihn verhört und da sind auch diverse Zweifel aufgetreten, auch was Familienverhältnisse aus der ihrer Familie beantrifft, weil sie hat 6 Kinder und sie tut auch öfters mal ihre Kinder vernachlässigen und da laufen auch oft Wörter, wo nicht gerade im Umlauf sind. Also du hältst es, für dich ist es ganz klar, dass die Mutter diesen Jungen animiert hat zum Lügen und ihn aufgehetzt hat und ihm die Geschichte so eingebläut hat, dass er das so aussagen soll. So in der Richtung, ja. Und es hat auch die Schwester von der Mutter haben auch viel zu tun, damit die wissen gar nicht, die kannten mich gar nicht und sind halt sofort auf mich losgegangen. Und der Sohn hätte, also man sagt, der Sohn hätte anscheinend mit der Schwester von der Mutter geredet und über sie würde das anscheinend alles laufen. Und also das ist wieder ein Beispiel, wenn vorausgesetzt du hast recht und ich glaube dir jetzt mal. Und es gibt ja, man hört ja immer wieder von solchen Fällen, wo Menschen, wirklich ja, Männer, systematisch fertig gemacht werden, wo die Existenz ruiniert wird durch solche Vorwürfe. Es kann dir also jetzt drohen, dass du in den Knast kommst, ne? Das könnte, ja. Unter Umständen. Was machst du? Momentan, Chancen stehen noch, aber... Naja, wir wollen es nicht beschwören, aber du hast es ja gerade selbst auch so gesagt. Was machst denn du vom Beruf? Du bist 19 Jahre alt. Ich bin momentan arbeitslos. Hast du was gelernt? Hast du schon was gelernt? Ich habe vor einem halben Jahr wurde ich auch mal vergewaltigt von einem Mann und wurde dann ein halbes Jahr lang krankgeschrieben. Und dadurch habe ich dann auch meine Arbeit verloren. Ah ja. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist wieder eine andere Geschichte. Und jetzt ist auf jeden Fall ganz klar, dass diese, bezogen auf das Thema unserer Sendung, der Hauptfeind natürlich diese Frau ist, diese ehemalige Bekannte. Frau. Und wenn du die Wahrheit sagst, wünschen wir dir natürlich alle, dass du recht bekommst und dass du da so schnell wie möglich wieder rauskommst und dass auch dein Ansehen wieder sauber gewaschen wird danach. Ne? Man leidet ja auch dann an Ansehen, wenn einmal so ein Vorwurf im Raum steht. Ne? Ja, das ist es. Alles Gute, Markus. Ja, gut. Danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Mario. 36 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Mario. Dein Feind? Ja, mein Feind das lässt sich eigentlich nicht nur mit einer Person zusammenhängen, also das sind mehrere. Ich bin ehemals in der DDR in politischer Haft gewesen, zweifach, und wurde dann politisch freigekauft und habe halt 1993 meine ersten Akten bekommen von der Gaufbehörde und habe feststellen müssen, halt, dass ein ja, wesentlicher Teil aus meinem Freundeskreis gegen mich gespitzelt hat, zum Großteil freiwillig und dafür halt Sorge getragen hat, dass ich halt in Haft kam. Wie lange warst du in Haft? Ich war insgesamt fast 3 Jahre in Haft. 3 Jahre? In 2 Haftzeiten, wie gesagt. Wo warst du in Haft? Ich war einmal in Naumburg in Haft und dann in Chemnitz, also ehemals Karl-Marx-Stadt. Und das waren halt nicht so gerade lustige Zeiten. Also ich habe da halt heute nur noch meine Kreislaufprobleme und andere körperliche Problemchen, die ich mit rumschleppe. 3 Jahre in Haft in der DDR. Wie lautete denn der offizielle Vorwurf? Oder? Unerlaubte Verbindungsaufnahme mit dem imperialistischen Ausland, § 219 Absatz 3. Das heißt Weitergabe von Geheimnissen, die nicht der Geheimnispflicht unterliegen. Welche Geheimnisse hättest du denn weitergeben können? Warst du Geheimnisträger? Nein, natürlich nicht. Das reicht einfach aus, wenn man zum Beispiel Freunden oder Verwandten in der Bundesrepublik gesagt hat, ja, aufgrund bestimmter politischer Einstellungen, dass man halt einen Ausreiseantrag gestellt hat und sie darüber informiert hat, über die Behörden, wie das halt lief. Und das konnte dann reichen, das Ansehen der DDR im internationalen Ausland zu schaden. Was hast du damals für einen Beruf gemacht in der DDR? Ich habe eine Lehre gemacht, eine technische Lehre und wollte Schauspiel studieren und war in dieser Zeit dann halt aktiv in Theaterclubs und hatte so kleinere Geschichten bei der DEFA gemacht, was halt so ging. Hatte dann kulturpolitisches Verbot, Schauspiel zu studieren, wurde dann natürlich deswegen politisch etwas wacher. Ich war eigentlich für diesen Staat eigentlich offen eingestellt. Und im Endeffekt war es dann halt so, dass also ich dann in ein engeres Raster genommen wurde und die Stasi sehr, sehr vehement gesucht hat nach Menschen, die dann halt zu meiner Person Auskunft geben. Und damit hat man also versucht, mich dann immer mehr in die Zange zu nehmen. Das gelang auch. 3 Jahre Haft in DDR-Gefängnissen. Wie ist es dir da ergangen in dieser Zeit? Also das lässt sich mit 2, 3 Sätzen nicht beschreiben, weil das für jeden eigentlich auch anders war und bei mir halt doch relativ extrem. Ich war zum Beispiel in Isolationshaft, zum Teil also auf sogenannten Renitentenkommandos, wo zum Beispiel ein Mann war, der mit seiner Frau die 2 Kleinkinder zerstückelt hatte und den Schäferhunden zum Fraß vorgegeben hatte. Menschen, die teilweise einen Großteil ihres Erwachsenenlebens nur im Knast verbracht hatten und dementsprechend auch strukturiert waren, psychisch. Und wenn man so abisoliert wurde, also ich wurde abisoliert, weil ich halt zum Beispiel Verwandte in der Bundesrepublik habe, die für mich Unterschriften gesammelt haben, die wurden zu mir dann in die Haft geschickt, die habe ich natürlich nie gesehen, aber weil eben so viel Unterstützung von außen kam, musste man mich isolieren und wollte mich natürlich psychologisch noch mehr unter Druck setzen und damit auch körperlich unter Druck setzen. Es gab auch Wochen, wo ich dann halt einfach nur auf Betonplatten mit Pferdedecke im Keller halt schlafen konnte, 8 Stunden, kaum was zu essen bekam und ansonsten halt einfach nur diese 3,5 Meter hin und her laufen konnte, mehr nicht. Halt abgegliedert und anderes. Und das habe ich halt, wie gesagt, Freunden zu verdanken und deswegen sind das also insofern doch meine schlimmsten Feinde. Also die schlimmsten Feinde, kann man sagen, sind die Spitze, die um dich herum waren, die sich ausgegeben haben als deine Feinde und natürlich, wenn man es jetzt abstrakter sieht, auch das System, der Staat, DDR. Also ein Staat, der ist egal, also wir können ja auch von der heutigen Zeit reden, ist zum Beispiel so, dass ich weiß, dass einer meiner Spitzel, also nicht Spitzel, sondern Vernehmer, der mir damals auch einen Arm ausgekugelt hatte, weil er nach einem Sprecher mit meiner Mutter, dass er heute im LKA arbeitet. Ich wollte ihn anzeigen in Magdeburg und der Polizeipräsident, ich habe schriftliche Unterlagen darüber, es ist jetzt kein Fake oder so. Der sagt, es gibt keine Handhabe zur Ermittlung, es ist nicht sicher, ob das wirklich stimmt, was ich sage. Also diese Leute werden gerne so ausgebildet, professionell und so büttelmäßig, wie sie sind, auch heute noch verbannt. Und das ist immer diese Tragik, Entschuldigung, ist für mich immer diese Tragik in der Gesellschaft, dass Menschen eigentlich so ein System mittragen. Und vor allen Dingen, wenn sie genügend intelligent sind, also dieser Mensch aus Magdeburg, der ehemalige Theaterintendant, Dr. Bernd Götz, ist Doktor der Philosophie, ist ein couragierter Mensch, ist heute noch Kabarettist, ist anerkannt in der Gegend irgendwie, er steht natürlich nicht zu dem, was er gemacht hat. Und er war zum Beispiel 20 Jahre lang halt aktiver Spitzel, er wurde geworben, böse geworben, muss man dazu sagen. Er hat sich unter Druck gesetzt damals, aber später hat er das freiwillig weitergemacht, hat dafür Geldprämien bekommen, Auszeichnungen bekommen. Also ich respektiere sehr, was du sagst. Du hast gerade jetzt hier einen Namen genannt und jemanden beschuldigt. Das möchte ich nicht so ganz so stehen lassen, weil dieser Mensch sich jetzt hier nicht wehren kann. Ja, das kann er nicht, aber die Akten sind da, dass es offiziell die Glaubwürde gibt, nur dann Akten heraus, wenn die Namen bestätigt sind. Ansonsten wäre es eine dumme Anschuldigung. Nur wenn das bestätigt ist und jedem Opfer steht es auch frei, was er mit den Akten anfängt. Gab es denn einen besonders nahen Menschen aus deinem Umfeld, der dich bespitzelt hat und wo du dann hinterher wirklich aus allen Wolken gefallen bist, als du es erfahren hast? Vielleicht sogar eine Liebesaffäre oder so etwas, ein ganz enger Freund. Man hat einen Spitzel in eine Liebesaffäre eingesetzt, um diese Freundin dann irgendwie mehr oder weniger dann von mir abspenstig zu machen, damit sie halt nicht mit übersiedeln will und sich dann von mir trennt. Das ist auch gelungen. Das war halt auch eine sehr, sehr negative Geschichte. Ansonsten ist eigentlich dieser Mensch, von dem ich gerade erzählt habe und den Namen jetzt nicht nochmal wiederholen möchte, gut, so viel bin ich dann halt, war er für mich prägend, weil er wirklich ein Vorbild war für mich. Ach, du, als Kabarettist, als Theatermensch, als Intellektueller, also in vielen, vielen Richtungen. Mhm. Ich war damals sehr jung und ich war eigentlich jemand, der das offen aufgesogen hat. Hast du mit diesem Mann eigentlich mal jetzt im Nachhinein mal geredet oder reden können oder wollen? Oder wollte der? Das nach der Wende, also er hatte jahrelang genug Zeit ab und zu dann doch mal gesehen oder gehört, telefoniert oder ich war auch mal wieder in Magdeburg und hatte ihn besucht und wir hatten einen Abend verbracht. Das kam also nie da irgendwie zum Thema, also er hat von seiner Seite versucht, nie da irgendwie drüber zu reden oder zu sagen, du, da gab es etwas. Im Gegenteil. Es gab jetzt eine Veröffentlichung in einem Magdeburger Stadtmagazin, wo er interviewt wurde dazu, wo ihm das vorgehalten wurde und wo er sagt, naja, das war halt äußerer Druck und Schaden wollte ich ja nicht. Und das heißt, er hat sich bei dir nie entschuldigt. Er hat nie gesagt, es tut mir ungeheuer leid, ich stand damals auch unter Druck und so. Nein, es gab ein Telefonat, ich hatte ihn angerufen und war da wirklich also völlig weg. Das hat mich also menschlich ziemlich nachgerissen, weil so ein alter Faden halt über die ganzen Jahre dann abrollt bei einem, wenn man das dann wieder so frisch an Material bekommt. Und er hat sich da rhetorisch intelligent verhalten und hat auch gesagt, naja gut, da war was, aber es war ja nicht so schlimm und es war nicht böse gemeint. Und also viel rausgeredet, aber die Akten, wie gesagt, die belegen halt eine ganz andere Schärfe und Stringenz. Und wir haben 20 Jahre mehr oder weniger. Warst du eigentlich bis zur Wende im Gefängnis in der DDR? Nein, ich bin vor der Wende freigekauft worden. Wenn man so etwas erlebt hat, da gibt es ja nun leider Gottes sehr viele Menschen aus der ehemaligen DDR, die so etwas erlebt haben, wie du erlebt hast. Hat das einen solchen Schaden, trägt das einen solchen Schaden im Nachhinein mit sich, dass man generell viel, viel skeptischer Menschen gegenüber ist? Bei mir ist das glücklicherweise doch anders. Also ich bin schon jemand, der irgendwie Menschen mag und auch Nähe will und sucht, aber ich sehe halt eine ganz andere Wertigkeit bei Freundschaften. Mhm. Also ich selektiere da viel haargenauer. Es gibt aber viele Menschen, die es weniger gut geschafft haben. Ein Freund von mir hat sich das Leben genommen, der hat sich aufgehängt, weil er es halt nicht ertragen hat. Und es gibt viele, das sind wirklich Zehntausende, die in den 50er Jahren vor allen Dingen, also unter der Stalin-Ära, umgekommen sind, umgebracht wurden. Und es gibt auch viele Dutzende Mordfälle, die passiert sind von der Stasi, noch im Westen. Und durch diesen Spitzel, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, war es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich aus dem Westen, also 1988 oder auch 89, mit ihm telefoniert habe, dass er Informationen weitergegeben hat an das MFS. Und deswegen, ich bis einen Monat nach der Wende, das heißt bis zum 10.11.1989, ist nachweisbar in meinen Akten, von der Spionageabteilung halt des MFS auch am besten weiter beobachtet wurde. Meinst du? Ich will eine andere Frage stellen. Meinst du, dass du das irgendwann verzeihen wirst können? Verzeihen, das ist schwierig. Ich werde auch, es gibt ja viele Spitze, die auf mich angesetzt waren. Also ich ziehe das alles nicht über eine Kappe. Für mich ist das Ekligste, wenn jemand freiwillig oder mit einer Intention Material geliefert hat, was dazu führte, dass die Stasi mehr oder weniger eine Handhabe gegen mich hatte. Man darf auch nicht vergessen, bei der zweiten Haft hat der Richter sich selber für befangen erklärt und hat gesagt, diesen Menschen werde ich nicht verurteilen, obwohl das ausgesuchte Richter waren. Der hat Courage bezogen halt und wusste, dass ihm beruflich da wahrscheinlich viel, viel Leid widerfährt. Der hat es gemacht. Also man konnte auch anders reagieren. Also insofern differenziere ich. Ich kann verzeihen, ich kann aber nicht jeden verzeihen. Und vor allen Dingen, wenn man heute noch nicht bereit ist, mit seiner Vergangenheit abzuschließen und zum Beispiel jetzt eine Kabarettpremiere macht, die sich irgendwie dann moralisch mit Dingen der Wende beschäftigt. Ja, es ist die absolute Verlogenheit. Natürlich. Machen wir mal einen ganz kleinen Schritt jetzt in die Jetztzeit. Darf ich fragen, was du heute vom Beruf machst? Bist du erfolgreich in dem Bereich weitergegangen, in dem du damals schon... Nein, mit dem Theater, also dazu war ich dann halt wirklich nicht mehr in der Lage. Also ich war erstmal froh, dass ich das Ganze überlebt habe. Genauso muss ich es nennen. Ich war froh, dass ich es überlebt habe. Und die Prioritäten haben sich auch verschoben. Ich hatte auch eine andere Intention, Theater machen zu wollen, Schauspiel machen zu wollen. Was machst du heute von der Bundesrepublik ein bisschen anders. Also ich arbeite freiberuflich im Marketing, bin aber jetzt da auch immer mehr eingeschränkt und bin halt seit vorigen Jahres halt Versorgungsrentner, ab 1.7. rückwirkend. Mit 36 Jahren. Mit 36 Jahren aufgrund von diesen neuen Gesetzen, die es gibt, also seit 1.1.2000, das möchte ich auch jedem anraten, der es hört, der politischen Haft war, kann laut den neuen Gesetzen halt Anträge stellen halt auf berufliche Rehabilitierung und andere Dinge, so dass er halt auch einen marginalen Ausgleich wenigstens finanziell für erlittenes Unrecht bekommt. Das ist also ähnlich wie bei den Nazi-Opfern, die ja auch Rentensätze bekommen. So hat der Gesetzgeber endlich jetzt reagiert und ich finde, 10 Jahre nach der Wende wird es wirklich Zeit. Ich danke dir für deinen Anruf ja. und wünsche dir von Herzen alles Gute, Mario. Ich wünsche dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Christian ist dran. Morgen. Morgen. Christian, 21 Jahre? Ja, genau. Dein schlimmster Feind? Mein schlimmster Feind, ja. Geh mal mit dem Mund ganz nah ans Telefon. Hörst du mich jetzt besser? Ja, ein bisschen besser schon. Moment, ich versuch mal jetzt. Geht's? Es knackt und knistert so, aber leg mal los einfach. Ja, also ich habe vor circa 2 Jahren in der Disco ein Mädchen kennengelernt und bin mit ihr auch zusammengekommen, nur sie hatte einen Ex-Freund, dem scheinbar überhaupt nicht gepasst hat. Mhm. Und der hat uns dann auseinandergebracht und aus diesem Ex-Freund wurde dann sozusagen mein schlimmster Feind. Also deswegen, wie lange warst du mit dem Mädchen zusammen? Nicht lange, 4 Wochen. Das so. Hat nicht lange gehalten, weil er hat uns wirklich auseinandergetrieben. Also er hat ihr mit Schläge gedroht, mir mit Schläge gedroht. Deswegen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Mhm. Deswegen mit Telefonterror an und so weiter. Und nachdem wir dann getrennt waren, hat er mich weiterhin terrorisiert. Also das selbst dann noch? Selbst dann noch, ja. Das ging über 1,5 Jahre noch. Und ja, also das fing an mit aufgeschlitzten Reifen an meinem Auto. Es mit Drohungen und so. Und es kam auch mal zu Handgreiflichkeiten. Und wie es ja heute Abend bei verschiedenen Anrufern auch schon gezeigt hat, unsere Justiz ist einfach nicht fähig einzugreifen. Hast du denn damals auch Anzeige erstattet? Ja, selbstverständlich. Nur die Polizei sagte dann ja, solange er nichts gemacht hat. Aber die Reifen hatte er ja schon mal aufgeschnitten, aber das konnte man ihm wahrscheinlich nicht nachweisen. Konnte man ihm nicht nachweisen. Mhm. Du sagst, 1,5 Jahre hat das gedauert. Wie hat es denn und warum hat es dann aufgehört? Es hat damit aufgehört, dass er dann nach dieser Zeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, vor knapp 1 Jahr, bei Augsburg. Hast du dich, als du das erfahren hast, so dabei ertappt bei dem Gefühl, man mag es ja gar nicht aussprechen, aber schon war so ein Gefühl, Gott sei Dank, oder? War eine unheimliche Erleichterung, drücken wir es mal so aus. Man sagt ja immer, manche Dinge wünscht man seinen schlimmsten Feinden. Mhm. Aber es war einfach eine Befreiung, wieder normal leben zu können. Ja. Mhm. Wie hast du das überhaupt erfahren, dass er durch den Unfall umgekommen ist? Das ist ja so ein ortsbekannter Schläger gewesen, sage ich mal. Mhm. Und das hat sich auch sehr schnell rumgesprochen. Und es war ja auch so, dass ich dann auch, nachdem es zu Handgreiflichkeiten kam, also der hat mich nachts mal zusammengeschlagen, bin ich vor Gericht gegangen, nur man konnte ihm wirklich nichts nachweisen. Das war das Blöde, weil Aussage stand gegen Aussage. Das Einzige, was passiert ist, es wurde eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass ich mir nicht mehr als 30 Meter nähern konnte. Wenn man 1,5 Jahre sowas mitmacht, da ist 1,5 Jahre ja eine verdammt lange Zeit. Das ist eine sehr lange Zeit. Gab es Momente, wo du so mürbe warst und hast auch das Gefühl gehabt, der macht mich seelisch, psychisch auch völlig fertig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich gehe auf dem Zahnfleisch. Ja, es war eine ganz eigenartige Sache von Gefühlen und Emotionen. Das ist, zeitweilen habe ich mich so gefühlt, dass ich wirklich total down war, ja, und total fertig war. Und dann war es wieder eine Zeit, wo ich wirklich nur wütend war, dass jemand so in mein Leben eingreift, in meine Privatsphäre, dass ich mich nicht mehr frei entfalten kann, so wie ich das möchte. Dass ich mein ganzes Leben, sage ich mal, ihm anpacken muss. Mhm. Das hört jetzt blöd an, aber... Ja, was hast du denn da so überlegt? Du wusstest ja nur nicht, wie es enden würde. Hast du mit dem Gedanken gespielt, auch wegzuziehen, oder... Mit diesem Gedanken habe ich sehr oft gespielt. Nur dann kamen eben wieder die Phasen, wo ich mir gedacht habe, nein, ich lasse mir von jemand anderem nicht in mein Leben reinfuschen. Mhm. Vor allen Dingen, es war so schlimm, man muss so viele Rückzieher machen und Abstriche, weil es war einfach so, dass ich... mir in dieser Zeit keine Freundin gesucht habe, weil ich immer Angst gehabt habe, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dass ich sie automatisch mit in Gefahr bringe. Mhm. Weil das waren ja nicht nur diese Schlägereien, es waren derbe Scherze. Ich hatte damals eine Kellerwohnung und wachte morgens auf und da liegt eine tote Katze vorm Fenster. Ja. Mhm. Also so ganz derbe Geschichten. Mhm. Aber was für eine seltsame Wendung auch der Geschehnisse, dass dieser Mann dann tödlich verunglückt ist. Ja, der war, so wie ich das erfahren habe, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich weiß nur, dass er auf Montage war. Mhm. Und dass er dann beim Verkehrsunfall in Augsburg ins Leben gekommen ist. Und das ist, wenn du das hörst, dann glaubst du das im ersten Moment nicht, ja? Doch, ich glaube das. Ich habe dererlei Geschichten hier so oft gehört. Nein, ich meine, ich selbst habe es nicht geglaubt. Ach so, dass der jetzt umgekommen ist, meinst du? Ach so, ich dachte, was er mit dir gemacht hat, das glaube ich dir schon. Nee, ich bin ja im Vergleich zu den anderen Anrufern, sag ich mal, relativ glimpflich weggekommen, was ich heute Abend gehört habe, sehr erschreckend. Nein, es war einfach nur so. Ich gedacht habe, man verarscht mich. Also ein sehr guter Freund von mir, der Benjamin, der kam dann eines Tages zu mir und sagte, ich sage jetzt keinen Namen, tödlich verunglückt. Ich komm, verarsch mich nicht. Benjamin war halt auch der Einzige, sag ich mal, der in der ganzen Zeit für mich da war. Und der aber auch, sag ich mal, Angst und Respekt vor dieser Person hatte. So, Christian, jetzt müssen wir leider Schluss machen, wenn die Sendung gleich zu Ende ist. Kein Problem, Sonja. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger und Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da für euch. 0 Uhr. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und um 1 sind wir da im Radio und im Fernsehen bei 1 Live und im WDR-Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier live in der Nacht und in der Sendung reden wollt. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und freue mich auf morgen 1 Uhr hier am gleichen Platz. Bis dahin, ciao.